euch die Geschichte meines Lebens erzählen. Genauer gesagt, warum mein Leben endete. Diese Kassetten hörst, dann bist du einer der Gründe dafür. I'll be the one if you want me to.